SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Kirche online. Im Studio begrüßt sie Michael Stein. Wenn Sie bei diesen Geräuschen an ein Computerspiel denken, dann liegen Sie damit gar nicht so falsch. Aus einem Internetangebot für Kinder stammen die Töne. Und auf dieser Seite sollen die ganz jungen Christinnen und Christen auf Entdeckungsreise durch eine Kirche gehen. Die Kirchen sind im Netz, schon seit vielen Jahren. Und so wie es in einer Kirche in besonderem Maße um Kommunikation geht, nutzen evangelische und katholische Kirche das Netz mittlerweile sehr intensiv, um mit ihrem Kirchenvolk in Kontakt zu treten und zu bleiben. Welt am Draht schaut und hört sich in den nächsten knapp 30 Minuten ein wenig näher um. Wir stellen ein paar der unzähligen interessanten Internetangebote rund um Glauben und Kirche vor und fragen dabei auch nach Sinn und Zweck dieses großen Engagements. Das Thema. Kirche online haben wir diese Ausgabe von Welt am Draht genannt. Was aber ist überhaupt die Kirche? Der Begriff leitet sich wahrscheinlich, ganz sicher ist man da nicht, aus dem Griechischen ab. Kyriake Ekklesia und bedeutet demnach so viel wie die zu Jesus Christus gehörige Versammlung. Ein Blick ins Lexikon des christlichen Glaubens hat gleich vier Erklärungen parat. Unter Kirche versteht man demnach die einzelne Ortsgemeinde, dann die Versammlung von Menschen, die zum Gottesdienst zusammenkommen, weiter das eigentliche Bauwerk und schließlich die Institution. Und alle vier Aspekte findet man auch wieder, wenn man im Internet nach kirchlich orientierten Angeboten sucht. www.katholisch.de heißt zum Beispiel die Seite der katholischen Kirche in Deutschland. Oft wird für Internetseiten der Begriff Portal bemüht, in diesem Fall ist er aber tatsächlich treffend. Zu Themen wie Papst und Vatikan, Spiritualität, Medien, Familie oder Kinder sind Texte, Bilder, Links und auch Filme zu finden. Gunda Ostermann ist Redaktionsleiterin des Portals. Die Aufgabe ist es erstmal, dass wir die tägliche Nachrichtenfülle, die es von den verschiedenen katholischen Institutionen gibt, zum Beispiel Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz, die Nachrichten der katholischen Nachrichtenagentur, die Nachrichten der Diözesen, der Hilfseinrichtungen, dass wir die bündeln und auf einer Plattform präsentieren und zur Verfügung stellen. Das erspart dem User jede Menge Recherchearbeit. Ich bekomme quasi jeden Tag die katholischen News auf einen Blick. Ist eben auch unsere Aufgabe, die ganzen katholischen Angebote, die sonst über Google zwar auffindbar, aber für den vielleicht kirchlich etwas entfremdeten User sehr schwierig nur als katholisch zu identifizieren sind, dass wir die auf der Seite bündeln und auch wirklich sagen, so, das ist jetzt ein seriöses Angebot von der katholischen Kirche, da kann man eben Kontakt suchen, sich beraten lassen. www.ekd.de heißt das Pendant der evangelischen Kirche in Deutschland mit ähnlicher Zielsetzung. Insgesamt findet der Surfer hier etwas textlastigere Seiten und mehr Links zu anderen Angeboten als bei den katholischen Kollegen. Eine evangelische Besonderheit ist aber www.crossbot.de, eine eigene, besonders leistungsfähige Suchmaschine mit Webkatalog. Gerne vergleichen sich deren Macher mit der Suchmaschine Google. Ralf-Peter Reimann, Pastor, Informatiker und Internetkoordinator der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ein Problem bei Google ist, dass Google zwar sehr gut ist, aber Google hat eine einseitige Sichtweise. Das heißt, Internetseiten, die sehr stark verlinkt sind, rutschen bei Google sehr hoch. Aber es gibt eben auch Nischen, die sehr schlecht von Google durchsucht werden. Bei Google haben die Global Players große Industrieunternehmen, aber auch Unterhaltungsindustrie eben sehr starke Präsenz, weil die können sehr viel Geld aufwenden, um ihre Seiten so zu optimieren. Es gibt einen richtigen Berufsstand, die Search Engine Optimizers. Die können viel Geld aufwenden, um ihre Seiten so zu optimieren, dass sie bei Google sehr oben gefunden werden. Wer bei Google nicht unter den ersten 10 Treffern landet, der wird von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen. Das heißt, viele Inhalte, die wir haben, auch sehr gute Inhalte, werden auch oft nicht gefunden. Crossbot.de ist ein Katalog, der aus Kirche und Religion die alle Kategorien abbildet und wo man sich durch den Katalog zu Seiten durchklicken kann, die auch von der Redaktion redaktionell überprüft werden. Denn oft weiß man nicht, ob derjenige, der vorgibt, eine Internetseite zu gestalten, wirklich auch der Absender ist. Da gibt es ja Möglichkeiten der Täuschung. Und das wird sozusagen durch den Katalog bei Crossbot und die Redaktion, die dahinter steht, ausgeschlossen. Eine Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt, zwischen dem Internet und dem, was Kirche im Alltag für die Menschen ist, tun kann und tun will, wird zum Beispiel durch eine Gottesdienst-Datenbank hergestellt. Dieses Angebot ist sogar ökumenisch. Weil es letztendlich auch ein von allen katholischen, evangelischen Gemeinden getragenes Angebot ist, ist die Aktion Oster- und Weihnachtsgottesdienste.de, die wir gemeinsam mit der EKD ja machen und wo eben die Pfarrgemeinden über eine Datenbank ihre Gottesdienstzeiten eintragen können und dann eben Leute, die im Urlaub sind oder über die Festtage unterwegs sind, einfach recherchieren können, wo sie in einen katholischen oder evangelischen Gottesdienst gehen. Aber nicht nur Information steht bei den Angeboten der Kirchen im Vordergrund. Kaum zu glauben, aber wer mag, der kann sogar über das Internet eine virtuelle Kirche oder einen Andachtsraum besuchen. Wir hören ein wenig Musik aus dieser virtuellen Andacht im Hintergrund. Bei diesem Projekt der Evangelischen Kirche Frankfurt sieht der Besucher eine ansprechend gestaltete Inszenierung, einen Raum könnte man sagen, in dem er Bibeltexte lesen, meditieren oder Musik hören kann. Wer sich darauf einlässt, der findet so im grell bunten Internet einige Momente lang Zeit und Ruhe. Virtuelle Spiritualität, das geht dann doch so manchem ein wenig zu weit. Der Theologe Professor Günther Ruddert lehrt an Hochschulen in Bochum und Wuppertal. Ich hätte meine Schwierigkeiten damit, weil ich denke, zum Gottesdienst gehören Räume, die wahrgenommen gehört, eine gewisse Atmosphäre. Das wäre mir im Internet ein wenig steril, würde ich das mal benennen. Aber sicher kann ich mir vorstellen, wenn sozusagen die Möglichkeiten auch mit Tönen, mit Musik und so weiter zu arbeiten, wenn sich das weiterentwickelt, dass auch das, so wie es Fernsehgottesdienste gibt, auf einer anderen Ebene sich auch entwickeln kann. Ja, da denke ich, werden wir uns vielleicht noch überraschen lassen können von dem, was da kommt. Sehr intensiv mit Tönen, mit Musik und mit Interaktivität bekommt es zu tun, wer www.kircheentdecken.de anklickt. Wie der Name schon sagt, richtet sich dieses Angebot der Evangelischen Kirche an Menschen, die in einer Kirche auf Entdeckungsreise gehen wollen. Diese Seite stellt Kirche vor, und zwar in sehr spielerischer Seite, aber eben für Kinder von 6 bis 10 Jahren, das heißt für Kinder im Grundschulalter. Ich kann eintreten, klicke auf eine Elster. Und dann öffnet sich ein virtueller Kirchraum und da kann ich mich einfach spielerisch durchklicken. Sie sehen, die Elster kommt rein. Hallo, ich bin die Elster. Schön, dass du mich besuchen kommst. Ich wohne da oben im Kronleuchter. Was du hier machen kannst, finde es heraus. Wenn du mit der Maus auf einen Gegenstand zeigst, sage ich dir, was sich dahinter versteckt. Und dann führt einen die Elster durch die Kirche. Ich kann auch auf die Orgel, kann auf die verschiedenen Symbole klicken, ich kann Kerzen anklicken. Das ist ein Projekt, das für Kinder an Kinder gerichtet ist, um Kindern eben spielerisch eine Entdeckungsreise durch die Kirche zu ermöglichen. Denn ein großes Problem ist, dass es relativ wenig gute Seiten für Kinder gibt. Ein Thema haben wir bisher ausgeklammert. Eine Aufgabe, die viele Menschen von den Kirchen erwarten, ist die Seelsorge. Beratung in schwierigen Lebenslagen, aber vor allem eines, zuhören können und mitfühlen. Das ist das, was die vielen tausend Seelsorger täglich intensiv tun und was von Gemeindegliedern, aber auch kirchenfernen Menschen zunehmend stärker in Anspruch genommen wird. Michael Klessmann, Professor für praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Der Begriff Seelsorge ist natürlich etwas verschwommen und verwaschen. Es gibt sehr unterschiedliche Verständnisse. Ich persönlich neige dazu, Seelsorge zu verstehen als ein Angebot der Kirche zur Begleitung von Menschen durch Gespräche, Begleitung von Menschen vor allen Dingen in Krisensituationen, also bei Krankheiten oder bei den sogenannten Amtshandlungen, also etwa wenn ein Kind getauft wird oder ein Mensch beerdigt wird, dann gehen ja die Pfarrer, Pfarrerinnen zu den Menschen hin, führen Gespräche mit ihnen und das hat immer auch eine seelsorgliche Dimension. Also Begleitung, mitgehen und die Angebote der christlichen Tradition, des christlichen Glaubens in dieser Situation fruchtbar zu machen. Darum geht es in der Seelsorge. Das Internet ist ein Kommunikationsmedium. So wird es in letzter Zeit immer häufiger auch als Plattform für die Seelsorge genutzt. In einem sogenannten Chat treffen sich Seelsorger und Hilfesuchender. Beide sehen und hören sich nicht. Sie tauschen sich über geschriebene, eingetippte Texte aus. Im Unterschied zur E-Mail passiert das aber in Echtzeit. Wenn der Seelsorger etwas eintippt, dann kann es sein Gegenüber innerhalb weniger Sekundenbruchteile lesen. Ralf-Peter Reimann von der Evangelischen Kirche im Rheinland ist nicht nur Diplom-Informatiker, sondern auch Pastor und Internetseelsorger. Wer auf www.chatseelsorge.de geht, wählt sich einen Nickname, einen Namen, unter dem er auftreten will, und kann dann zu den Zeiten, wo in der Chat offen ist, dann mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin Kontakt aufnehmen. Man betritt in einen Warteraum ein, wo auch andere Chatter sind. Man kann sich mit diesen unterhalten und wer möchte, kann dann auch einen Seelsorger direkt ansprechen oder vielleicht wird man ja selber von einem Seelsorger angesprochen. Denn was wir merken, ist, dass Menschen zögerlich sind, bis sie das direkte Gespräch suchen. Das ist aber gerade der Vorteil des Mediums Internet, dass es sehr niederschwellig ist. Man kann ganz leicht die Einstiegsängste, die man hat, überwinden. Hallo, Giroart. Schön, dass du in den Einzelchat rübergekommen bist. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Worum geht's dir denn? Du kannst dich mit mir aussprechen. Ja, in meinem Leben gelingt mir nichts. Ich fühle, dass mich alles nach unten zieht. Kannst du das ein bisschen konkreter sagen? Was gelingt dir nicht und was zieht dich nach unten? Ja, ich werde mein Studium schmeißen. Warum? Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr von dir. Das Studium, ist es zu stressig oder merkst du, dass das nichts für dich ist? Am liebsten würde ich noch mal ganz, ganz von vorne anfangen. Und was hält dich davon ab? Meine Eltern, die würde ich ja total enttäuschen, wenn ich die Uni abbreche. Das macht mich so traurig, dass ich ihre Hoffnungen enttäusche. Du fühlst dich also traurig. Während ich gerade tippe, springt mir dein Nick ins Auge. Ich habe ihn gerade rückwärts gelesen. Traurig. Ja, Giroard, ja, traurig. So fühle ich mich auch. Als ob ich mit meinem Leben besser etwas anderes gemacht hätte. Deshalb auch Giroard, rückwärts gelesen, traurig. Dieser Seelsorge-Chat war nachgestellt. Er hat aber so ähnlich stattgefunden. Ein echtes Chat-Protokoll hätten wir aus Gründen der Schweigepflicht, der natürlich auch ein Internetseelsorger unterliegt, nicht veröffentlichen dürfen. Ob es sich bei einem Seelsorgegespräch um eines handelt, bei dem man sein Gegenüber sehen kann, oder ob es sich um einen Chat im Internet handelt, eigentlich ist nur das Transportmedium, über das das Seelsorgegespräch abläuft, anders. Chatten, das ist eine andere Kommunikationsform als zum Beispiel telefonieren. Während ich tippe, denke ich noch einmal nach. Ich kann es auch noch einmal kurz überfliegen, bevor ich dann auf Absenden drücke. Ein gesprochenes Wort kann ich nicht so schnell zurückholen wie ein getipptes Wort, das ich noch schnell mit der Maustaste und mit dem Cursor löschen kann. Auf der anderen Seite, der Empfänger der Botschaft hat ja auch ein paar Sekunden Wartezeit, bis er die Nachricht dann erhält. Währenddessen kann ich über das, was ich gesagt habe, über mögliche Antworten nachdenken und der andere denkt auch nochmal nach, wie er antwortet. Das heißt, er kann sich auch etwas Zeit nehmen. Beim direkten Gespräch sind Sekunden des Schweigens manchmal sehr schnell peinlich. Trotz Niedrigschwelligkeit und Internet-Chatraum, in einem Seelsorge-Chat hat man es mit richtigen Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu tun, die wissen, was sie da tun. Zumindest dann, wenn es sich bei dem Angebot um ein von den Kirchen getragenes handelt. Und so sind sie regelmäßig gut gefüllt, die virtuellen Chaträume. Professor Michael Klessmann von der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Ich denke, die Anonymität ist das, was viele Leute verlockt, dass sie erstmal erzählen können mit allem, was sie beschäftigt, was sie plagt, da sich ausdrücken können und darauf hoffen, irgendwie eine kompetente Antwort zu kriegen. Also die Anonymität ist sicher der größte Bonus dieser Art von Seelsorge, so ähnlich wie bei der Telefonseelsorge. Dann sicher auch, dass man selber die Kontrolle über das Gespräch behält. Ich kann jederzeit abbrechen, wenn ich das will. Ich kann so ein Gespräch, gut, beim Chat vielleicht nicht, aber bei dem E-Mail, ich kann völlig von mir aus bestimmen, wann das stattfindet. Ich kann mich zu jeder Zeit an den Computer setzen und meine Gedanken da eingeben. Also ich habe die Kontrolle, ich bleibe anonym, ich muss mich nicht auf etwas, auf eine Beziehung, auf eine Beratung einlassen. All das bezeichnet man als niedrigschwellig und das ist offenbar etwas, was viele Menschen suchen heutzutage. So entstehen in den vielen Seelsorge-Chat Räumen intensive Gespräche, die so wohl nur selten im realen Leben stattfinden würden. Nicht selten werden dabei intimste Probleme via Internet besprochen, die diese Menschen einer Gemeindepfarrerin, einem Gemeindepfarrer wohl nie anvertraut hätten. Und obwohl die meisten Internetsurfer eigentlich wohl männlich sind, werden viele Seelsorge-Chat-Angebote vor allem von Frauen genutzt. Professor Michael Kleßmann kennt noch weitere Daten. Da kommt eine Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es doch wohl eher Menschen sind, die schüchtern sind, zurückhaltend, mit wenig Selbstvertrauen und Kontaktfähigkeit ausgestattet, die eher so in den depressiven und pessimistischen Formenkreis dem zuzuordnen sind. Und das würde ja dazu passen, dass eben die Art des Kontaktes ist eher flüchtig, ist anonym, man muss sich nicht wirklich einlassen. Also das lässt Rückschlüsse auf die Art der Menschen zu. Im Übrigen würde ich auch noch sagen, ja, beim Chat vielleicht nicht, aber zumindest bei dem E-Mail-Kontakt setzt es natürlich doch die Fähigkeit voraus, gut schreiben zu können. Insofern denke ich, dass Menschen mit einer geringen Bildung oder Ausbildung dieses Medium wahrscheinlich auch nicht in Anspruch nehmen. Vorhin haben wir uns ja schon gemeinsam den virtuellen Andachtsraum im Internet etwas näher angeschaut. Probieren Sie es ruhig einmal aus, wenn Sie mögen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage und die Adresse dieser Homepage, die sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Und vielleicht empfinden Sie dabei ja auch eine Form von spiritueller Erfahrung. Vielleicht klappt das aber auch nicht. Denn inwieweit sich Spiritualität, also Geistigkeit, überhaupt via Internet transportieren lässt, darüber gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Der Wunsch danach ist in unserer sehr von materiellen, sichtbaren Dingen beherrschten Welt jedenfalls bei sehr vielen Menschen vorhanden. Carsten Hennig von der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist halt einfach interessant auch festzustellen, welche Erwartungen so ans mit dem Internet verknüpft sind. Jetzt jenseits auch des kirchlichen Nutzens. Es wird oft so davon erwartet, dass es zu einer Vernetzung kommt. Das ist, gehört ja auch zu den basalen technischen Voraussetzungen des Internets. Jeden mit jedem in Verbindung bringen, Gegenwart zu schaffen, Räume zu überschreiten. Das sind ja im Prinzip Wirklichkeitsüberschreitungen. In den Chats so diese Ahnung zu haben, wirklich mit allen Menschen verbunden zu sein, das sind ganz ursprüngliche kommunikative Bedürfnisse, die im Internet eine besondere Ausprägung erfahren und die wir natürlich sehr interessiert auch wahrnehmen, weil die Menschen merken, ihre Gegenwart ist nicht nur einfach das, was sie hören, sehen, riechen, schmecken, sondern es gibt die Sehnsucht nach Tiefe, nach tieferer Erkenntnis, auch vielleicht die Frage, ja, was hält uns eigentlich zusammen und worauf sind wir eigentlich angewiesen? Und da gibt es im Internet viele so quasi religiöse Tendenzen, die man da so feststellen kann. Und uns ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Medien insgesamt, Internet natürlich, aber auch Rundfunkmedien, im Dienst einer wirklich menschendienlichen Kommunikation stehen. Die Kirchen sind sich also ihrer Verantwortung sehr bewusst. Den quasi religiösen Tendenzen, wie der katholische Theologe Carsten Hennig es gerade nannte, eigene qualifizierte Angebote entgegenzusetzen. Und so verzeichnet die katholische Kirche in Deutschland vor allem bei den eher spirituellen Angeboten steigende Nutzerzahlen. Wir haben zum Beispiel auch das Kalenderblatt. Von Anfang an hatten wir das dabei. Das ist eine ganz einfach gestaltete Seite, wo wir ein einfaches Gebet haben, Tagesevangelium und Lesung. Und das gehört zu den erfolgreichsten Seiten. Wir wissen zum Beispiel von Menschen, die das also regelmäßig nutzen, die jetzt nicht unbedingt Nähe zur Kirche haben, ist es in den letzten Jahren eine starke Respiritualisierung zu spüren. Und da versuchen wir einfach mit den Dingen, die wir in Anführungszeichen traditionell haben, das auch an die Leute weiterzugeben und ihnen Anregungen zu bieten. In den Anfangsjahren des Internet war oft zu hören, bald wird es keine Bücher mehr geben. Das Gegenteil ist der Fall. Und so ähnlich ist es auch mit den kirchlichen Angeboten, Andachtsräumen, Gebetsmöglichkeiten oder virtuellen Meditationsorten. Sie ersetzen nicht die vorhandenen Angebote, Sie existieren parallel zu Kirchen aus Stein. Sie erreichen ganz andere Menschen. Ralf-Peter Reimann von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ich glaube, Spiritualität im Internet und Spiritualität in der realen Welt sind nicht deckungsgleich. Aber wer schon einmal im Chat ein Vater Unser gebetet hat, das heißt, einer tippt vor und die anderen tippen nach. Und wenn man das dann gemeinsam in Rhythmus macht, dann erscheint erstmal eben der Chat bei allen Menschen drauf. Man sieht, wie jeder tippt. Manchmal ist auch ein Rechtschreibfehler dabei. Genauso wie unsere Stimmen verschieden sind, ist die Tippgeschwindigkeit verschieden. Mancher schreibt alle Wörter klein, damit es im Chat besser geht. Und wenn man das gemeinsam im Chat macht, hat das sicherlich auch eine gewisse spirituelle Dimension. Beten via Internet-Chat, das ist für viele vielleicht nur schwer vorstellbar. Das ist vielen denn doch zu ungewohnt, zu technisch und zu wenig persönlich. Gerade beim Gebet gab es aber auch in Zeiten vor dem Internet schon Formen, die mehr sind als das Formulieren von individuellen Bitten und das stille Hören. Professor Günther Ruddert von der Evangelischen Fachhochschule in Bochum. Wir haben ja in den unterschiedlichen christlichen Frömmigkeitsformen, Formen von Gebetsgemeinschaft oder so etwas, da kann man sehr unterschiedliche Gefühle zu entwickeln, auch unterschiedliche Gedanken. Zuerst einmal denke ich, wenn wir im Gottesdienst ein Gebet aussprechen, teilen wir das ja auch mit und Leute können sich da auch etwa an Gebetswänden in Kirchen einklinken und können zum Beispiel, wenn es Gebetswände gibt, wo Menschen ihre Gebete hinterlassen, die dann von Gruppierungen nochmal deutlich wahrgenommen und vor Gott ausgesprochen werden und damit auch die Welt und dann auch die persönlichen Anliegen, die da sind, aufgenommen werden. Ich denke, das hat ja was. Ich hätte damit also keine Probleme. Wobei da natürlich wieder dieses persönliche Beziehungsgeflecht fehlt. Wir haben jetzt einiges über die Möglichkeiten gehört, wie sich die Kirchen im Internet präsentieren, welche Informationen man abrufen kann und wie sich im virtuellen Raum sogar spirituelle Erfahrungen machen lassen. Es bleibt die Frage, wie viel Sinn das alles macht. Sollten und müssen sich die Kirchen überhaupt so intensiv im Netz präsentieren? Wird da vielleicht nicht Geld für etwas ausgegeben, das angesichts knapper Kassen besser für andere Projekte eingesetzt werden sollte? Ralf-Peter Reimann von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ich denke, es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern wenn wir Kirche sein wollen, müssen wir dahin gehen, wo Menschen sind. Menschen finden sich in Gemeinden vor Ort, aber es finden sich in Gemeinden vor Ort nicht mehr alle Menschen. Und wir sind Volkskirche. Und wenn wir Volkskirche sein wollen, müssen wir da sein, wo die Mehrheit der Menschen ist. Das ist auf der einen Seite in Ortsgemeinden, aber auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die in den Gemeinden vor Ort nicht auftauchen. Aber es gibt Menschen, die surfen im Internet, die leben im Internet. Und für diese Menschen müssen wir auch Internetangebote machen. Wir wollen sie auch qualitativ gut machen. Von daher ist dies ein Grund, warum wir im Netz präsent sein wollen. Der andere Grund ist der, traditionell gab es in den mittelalterlichen Städten den Marktplatz, da stand das Rathaus, da stand die Kirche. Und die Kirche nahm am öffentlichen Leben teil. Und wir sind dabei, wie es im Internet, wie das Internet ein neuer virtueller Marktplatz wird, worüber Diskurs geschieht, wo Menschen sich treffen, wo Politik gemacht wird. Und wir wollen uns als Kirche nicht aus dieser Gesellschaft zurückziehen, sondern in dieser Gesellschaft präsent sein. Und von daher ist es wichtig, dass wir genau an diesem Ort da sind und auch Flagge zeigen. Das Internet hat also in den letzten Jahren schon viel vom Geruch des unnahbaren Mediums für Fachleute verloren. Viele von uns nutzen das Datennetz so selbstverständlich wie Telefon oder den Fernseher. Es ist ein zusätzlicher Kanal für die Kommunikation geworden. Carsten Hennig von der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist ja wie ein Riesenforum in der Antike, wo alles stattfindet, wo gehandelt wird, wo gearbeitet wird, wo es Unterhaltung gibt, wo die besten und die schlechtesten Seiten des menschlichen Lebens zutage treten. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Kirche diese Räume mitgestalten und Angebote machen, die vielleicht eine Drehung weiter denken und fühlen und empfinden. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns da nicht abstinent verhalten, sondern dass wir uns auf allen kommunikativen Ebenen und über alle kommunikative Kanäle, die es eben in den Medien gibt, dass wir uns dort engagieren und uns einbringen, um des Menschen willen. Mit ihren Bemühungen sind die Kirchen aber noch lange nicht am Ende. Mit der zunehmenden Verbreitung schneller, sogenannter Breitbandanschlüsse, wird es auch immer einfacher, Audio- und Videoinhalte mit interaktiven Elementen über das Netz zu transportieren. Und so beobachten die Medienexperten der Kirchen die multimedialen Möglichkeiten des Netzes natürlich intensiv. Aber auch inhaltlich gibt es noch Ideen. Das Ziel meines Erachtens wäre, noch viel stärker durch das Internet die Erfahrungen Einzelner und Gruppen zu präsentieren, die ja auf dem Weg sind, die ihr Leben leben wollen, die ringen, die Fragen haben, die aber auch vielleicht Erfahrungen gemacht haben, wie es besser gehen kann, um es mal so flapsig zu sagen. Ich glaube, dass es eine Fülle von Erfahrungen bei Menschen gibt, die noch viel stärker thematisiert und aufgegriffen werden müssten. Sie sind da, wir müssen, glaube ich, noch stärker hingehen zu Menschen, die Erfahrungen machen und die genauer hingucken und intensiver leben und das eben solchen Erfahrungen eben auch ein Forum zu bieten. Eine ungeheure Offenheit gegenüber dem Thema Internet und ein großes Interesse am Ausprobieren der Möglichkeiten des Netzes haben wir bei den Recherchen zu dieser Sendung auf Seiten der Kirchen gespürt. Und wir sind auf so viele kirchliche Angebote gestoßen, dass man damit leicht noch einmal eine ganze Sendung füllen könnte. Gibt es auch Grenzen? Was wäre im Internet nicht vorstellbar? Gunda Ostermann von katholisch.de. Also eine ganz konkrete Grenze ist zum Beispiel die Beichte im Internet. Das wird seitens der katholischen Kirche nicht unternommen, dass es da Beichtgelegenheit gibt. Es wird zwar zum Beispiel bei der Fanama-Kirche, gibt es zwar Symbolbeichtstuhl für ein intimes Gespräch, aber dort wird wirklich nicht wirklich die Beichte eben abgenommen, sondern es findet einfach ein seelsorgerisches Gespräch statt. Und das sind eben klare Grenzen. Also die Sakramente, die können eben nur in der direkten Gemeinschaft, im Miteinander ausgetauscht werden, erteilt werden. Und da gab es ja irgendwie auch mal im Internet verschiedene Projekte, wo eben angeboten wurde, wenn man 100-mal Ave Maria betet, dann ist man also von allen Sünden erlöst. Das sind aber natürlich so Wildwüchse, mit denen die katholische Kirche nichts zu tun hat. Welt am Draht. Kirche online hieß heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Und natürlich ist nicht nur das Christentum und sind da auch nicht nur die beiden großen Kirchen im Internet vertreten. Auch wer sich über Freikirchen, Islam, Buddhismus oder Hinduismus informieren will, der findet im Internet Informationen in Hülle und Fülle. Einige Links haben wir für Sie zusammengestellt. Sie finden diese Links und natürlich das Manuskript der Sendung und die Sendung noch einmal zum Nachhören auf unserer Homepage. Und die erreichen Sie über www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Ich bin Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Morgen geht es in SWR 2 Wissen um die sogenannten Blutdiamanten. Titel der Sendung: Tödliche Gier, wie Diamanten die Kriege in Afrika schüren. Es folgen jetzt Programmtipps und Nachrichten und ab 9.05 Uhr dann die SWR 2 Musikstunde mit Alfred Marquardt, der sich mit Leben und Werk von Giacomo Puccini beschäftigen wird.